That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Ja, werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, wir haben heute mal wieder, muss man sagen, ein Heimstudio aufgebaut und werden eine Ruhe und ungefilterte Podcast-Sendung aufnehmen. An unserem runden Tisch in diesem Studio sitzen Sofa. Liegen hier auf drei Sofas. Wir liegen Sofas alle auf dem Sofa. Es liegt also hier Paul. Hallo. Es liegt Manne. Ich stehe noch. Und ich. Aufrecht. Matze. Wir wollen uns ein wenig mit unserer letzten Sendung noch einmal beschäftigen. Sie erinnern sich sicherlich alle, wir hatten da in der Sendung 269 uns ein wenig zum einen mit der Adidas-Kampagne, der Marketing-Inhouse-Kampagne zu ihrem neuen Sneaker SL72 beschäftigt und der sehr, wie soll ich es mal sagen, eigenwilligen Wahl der Testimonials dafür, nämlich Bella Hadid. Wir haben uns ein wenig mit universitärem Gutmenschen-Antisemitismus beschäftigt. Der Nils Jansen von der Universität Münster, der den Aufruf der Lehrenden unterschrieben hat und in der FAZ damals einen ganzseitigen Artikel schreiben durfte, warum er das eigentlich getan hat. Und als drittes, und die ganze Sendung war ja mit Irrsinn überschrieben, als drittes hatten wir uns mit dem Münchner Professor Michael Mayen beschäftigt, der ja für Kurdistan ist, für die Querdenker, für die Rote Hilfe und sich ein bisschen darüber geärgert hat, dass die bayerische Staatsregierung ihm ein wenig Geld abnehmen wollte beziehungsweise seine Bezüge etwas kürzen. Und dann haben wir uns gedacht, was würde denn eigentlich inhaltlich als Musik zu dem dort festgestellten Irrsinn passen? Also Werbefuzzis, Gutmenschenantisemitismus und völlig durchgeknallte Politfreaks. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, was zu der Werbeindustrie passen würde. Und zugezogen maskulin hat den richtigen Kommentar dazu. Ghetto, jeder soll es sehen. Die 44 wird zum Superman-Emblem. Geboren in Zehlendorf, bitte keinem erzählen. Barbie, Zimmer, Käse, Glocke, Kim, der Mädchen. Wir tanzen durch dein Kiez wie deine Eltern durch den Tor. Guck mal, wieder Penner, kurz Instagram-Foto. Walla, Brudi, läuft bei ihm, hahaha. Ey, lass mal anziehen wie ein Assi, Streetwear und so. Ich bin so verliebt in deine kecken T-Shirt-Sprüche. Deinen Sinn für die Komik von Elendsvierteln. Keine Angst vorm Hermannplatz, once upon a crime. Doch Jungs mit schwarzen Haaren kommen auf deine Partys nicht rein. Außer auf die Bühne als Scheusal im Käfig. Die Agenturen-Söhne massieren sich den Penis. Völlige Ekstase, alle spritzen ab. Als beim Bumpfight der Blähbauch eines obdachlosen Platz. Hey! Tanze durch dein Kiez. Der Herrenmensch von heute, er braucht keine Nilpferdpeitsche mehr, keinen Tropenhelm, er hat es heute sehr viel leichter. Er schreitet seine Ländereien ab, das schöne Elend, die funkelgelben Zähne, die dunkelblauen Venen. Er kann alles kapitalisieren, Ankers Ghetto spritzen, Blut und Molly Water schwitzen, in Agenturen sitzen, aber hinter allen Witzen verbirgt sich das Ende. Werbekaufleute mit tätowierten Händen. Statt Blackfacing, Crackfacing, Junkie, Schick und Hero-Swagger. Aber Bio-Krams bestellen, milde lächelt Öko-Bäcker. Dorfkids, Volksfest, so wurde ich groß, während es euch eine weitere Werbefläche bot. Und so stürzt man sich vergnügt in den Pöbel und quiekt entzückt über Fliesentische, über ramponierte Möbel. Grimm, sag mal bitte ein von deinen schlauen Sätzen. Die Kritik an Hipstern kann die Hipster der Kritik nicht ersetzen. Zugezogen maskulin. Zu Adidas ist aber schon nochmal zu sagen, dass auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Und der DFB, ja sonst nicht ein Freund kluger Entscheidungen, hat mal eine kluge Entscheidung getroffen und ist dem Adidas als Hauptsponsor losgeworden. Also Mane. Dein persönlicher Kanzlerkandidat Habeck hat diese Entscheidung ja schwer kritisiert wegen Standortfaktor. Ist es nicht parteischädigendes Verhalten, was du gerade machst? Ach, weil Robert hier einen auf Wirtschaftsminister machen musste und Standortfaktor. Ja, das stimmt, das hat er natürlich gesagt, aber da sieht man mal wieder, wie ein blindes Huhn mal ein Korn findet beim DFB, findet halt auch ein sehender Minister mit klugen Ansichten auch mal eine blinde Stelle. Lass mal das mal so stehen. Da hat sein schwarz-rot-goldes Herz etwas überbetont. Ja, schwarz-rot-gold-grün, ne? Ja. Ja, ich meine, wir müssen nicht, wir können aber über die Sendung inhaltlich natürlich über die letzte noch ein bisschen reden. Wir haben es ja begonnen. Ich hätte sonst auch natürlich noch ein paar Sachen, die uns seit der letzten Sendung so über den Weg gelaufen sind. Das sollten wir vielleicht dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle thematisieren. Und auch für diese Themen haben wir selbstverständlich die richtige Musik heute Abend dabei. Welche Thematik würden wir denn musikalisch jetzt noch untermalen wollen? Ja, die Spinner halt, ne? Aber ich will die Spinner. Also zum einen natürlich die Nazi-Spinner und zum anderen die Spinner aus dem universitären Antisemitismus-Bereich sozusagen. Also als wir die Sendung die letzte gemacht haben und als wir diesen Aufruf der Lehrenden ja thematisiert haben, da fiel mir ein altes Stück ein. Junge Menschen kennen das gar nicht mehr. Da fiel mir ein altes Stück von den Angelic Upstarts ein. Und dazu muss man allerdings sagen, so fair müssen wir, glaube ich, sein, die Upstarts haben eine etwas, wie soll man mal sagen, eigenwillige Geschichte. Ja? Also als die angefangen haben, galten sie nicht unbedingt als Prototyp der antifaschistischen Band, sondern vielleicht ein bisschen das Gegenteil. Dann haben sie irgendwann doch sehr interessiert oder sehr ja, interessant die Seiten gewechselt und sind dann auf irgendwelchen Antifa-Festivals aufgetreten und haben aber auch in dieser Zeit, muss man schon sagen, einige etwas obskure Stücke gemacht. Aber eins liegt mir in diesem Zusammenhang, wirklich in diesem Zusammenhang sehr am Herzen: Student Power von den Angelic Upstarts. To put you down, try to knock you to the ground. Cost of the kind of clothes you wear, mud, boots, and redness hair. Don't try push me around, sick of being lost and you'll be found. Student power, what a shower. Student power, what a shower. Student power, what a shower. Student power, what a shower. Oh, what a shot! You've got your union rooms are only red by electoral fools trying to stop us. Soon you'll see you've got nowhere to go. Kids like me, on the ground, they put us down. Where's all your time to drown? Power, what a shower! Student power, what a shower! Student power, what a shower! Student power, what a shower! I want a shower! You all talk about left and right, but for your blood, they must provide your own future. So they say, wait the day I have my say. Read all about us all your life, but when we burn the books, it's not a game. Fight all the night all over again. Student power, what a shower. Student power, what a shower. Student power, what a shower. Angelic Upstarts. Tick-Zack-Studenten-Kack. Nicht Kack, Pack, aber ach gut. So. Ja, ich habe mal ein Konzert gegeben mit meiner damaligen Band. Nicht besonders politisch, muss ich leider zugeben, aber umso mehr Spaß. Aber von dem Konzert ist mir tief im Herzen geblieben die Band vor uns, die an der Uni auch aufgetreten ist, und die haben dich da zu viert oder zu dritt vorne hingestellt und haben versucht, tausende von Studierenden beim Uni-Sommerfest an der Uni München dazu zu bringen, gemeinsam Zick-Zack-Studenten-Pack zu skandieren. Und ja, also mein Herz schwelgt immer noch für diese Verachtung gegenüber diesem Studentenpakt. Was ist denn mit diesen antisemitischen Camps? Gibt es die noch oder haben die Sommersemesterferien nicht überdauert? Die sind vielleicht in der Hitze in Flammen aufgegangen, aber nee, ich glaube, wie immer bei studentischen Bewegungen, sobald die Semesterferien eingeläutet werden, verschwinden die Leute in den Parks oder sonstigen am kroatischen Stränden. Das ist gut, wenn die Sommersemesterferien den Antisemitismus bekämpfen. Genau, in spanischen besetzten Häusern oder geben sich dem Rainbow Festival in Naturschutzgebieten hin, wo sie dann evakuiert werden oder geräumt werden. Alles ist besser, als in einem antisemitischen Camp vor einer Uni zu lagern. Von daher ist mir all diese Aktivitäten sind mir herzlich willkommen. Ja, oder schreckliche Regenfälle, die sie hinwegspülen. Ja. Wenn wir bei den Irren und Verrückten sind, dann finde ich ja eine Kategorie, die wir noch gar nicht betont hatten, Matze, oder erwähnt hatten, auch letztes Mal nicht, noch bizarrer. Oder was heißt noch bizarrer? Also wir müssen ja kein Ranking machen. Aber jemand wie Katja Wolf, glaube ich, heißt die gute Frau aus Erfurt, Spitzenkandidatin BSW bei den letzten Wahlen. Habe ich schon mal was von gehört. Ja, tritt an als jemand, wenn man sich das anschaut, so wie ich das im Überflug gesehen habe, strikt gegen Höcke und AfD in Erfurt, mehrere Verfahren, weil sie denen nicht die Hand gibt zur Beglückwünschung etc., tritt mit dem Impetus in die BSW von der Linkspartei über, Höcke und die AfD-Regierung zu verhindern, mit einer Partei voller nationalbolschewistisch russophilen Fremdenfeindlichkeit und Anwandlungen zur AfD, also die AfD mit dem linken Flügel der AfD verhindern, oder? Also hast du die mal angerufen und gefragt? Nein, ich habe sie nie gefragt, wie man dazu kommt, mit der BSW Höcke und den Rechtspopulismus zu verhindern, mit seichterem Rechtspopulismus. Ja, das ist, glaube ich, das Verständnis von Antifaschismus, das mit Antifaschismus so wenig zu tun hat, wie der Antiimperialismus mit Antiimperialismus zu tun hat, wie sie ihn verstehen. Wenn sie das Antiimperialismus ausschließlich das Agitieren gegen den Westen und die USA verstehen, dann kann man nur falsch abgebogen sein. Und das ist doch... Das ist die Krux, an der all diese Bewegungen momentan leiden, ist, dass sie ein Weltbild haben, in dem sie das Böse, ja, die Frage ist, woher, warum sehen sie das Böse an der falschen Stelle? Warum sehen sie das Böse in dem, was sie tun, nicht? Und denken, dass sie immer auf der guten Seite der Geschichte stehen, wenn sie für indigene Völker gegen den Kolonialstaat Israel oder was auch immer auf die Straße gehen. Aber ist das neu, Paul? Also ich würde mal sagen, die einfachste Geschichte ist doch einfach gegen die USA zu sein. Alles, was dies beinhaltet und andockt. Und dann war man doch schon immer auf linker Seite im richtigen Lager. Du meinst, es ist reine Denkfaulheit? Es ist reine Nostalgie, historische Tradition. Wie der Vater, so der Sohn. Aber ja, ich will jetzt keine Bresche fürs BSW schlagen, um Gottes Willen. Wir haben schon viele gute Sendungen auch zu der ideologischen Ausrichtung Sarah Wagenknechts gemacht. Und das ist ja ihre Formation sozusagen, ist ja auch nach ihr benannt. Aber ich meine, machen es nicht eigentlich fast alle so? Ich will jetzt deine Grünen da mal von ausnehmen, weil die erscheinen mir jetzt im Moment nicht so an erster Stelle der Ranwanzung an den parlamentarischen Faschismus. Aber ich meine, SPD, die Sozialdemokraten, also wenn sie noch irgendwo was tun, dann verschärfen sie die Rhetorik gegen Flüchtlinge, verschärfen ihre eigenen Gesetzesinitiativen, was Bürgergeld und solche Dinge angeht. Also immer dann, wenn die Rechten lauter auf den Busch klopfen, bewegen sich doch die bürgerlichen Parteien in Richtung Rechtsaußen, würde ich sagen. Also es ist nicht nur BSW so, ne? Das ist vielleicht ein Spezifikum in Ostdeutschland. Ich hoffe inständig, dass sie bei den Westwahlen, Schiffbruch erleiden werden sie nicht, aber sie werden nicht so viel Stimmen holen wie jetzt bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Also über das BSW könnten wir auf alle Fälle mal eine Sendung machen, eine eigene, gerade dieser nationalbolschewistische linke Terror, der da durchs Land zieht. Da wird mir echt ganz grau vor Augen. Aber der Weg, den die bürgerlichen Parteien und eben was ich BSW zählt ja da damit dazu, in Richtung AfD-Positionen nehmen, ist schon bemerkenswert, dass jetzt jemand wie Katja Wolf da beispielsweise mitgeht. Ich weiß nicht, wo die im Januar war, aber ich persönlich war im Januar auf mehreren Demonstrationen, wo zum Teil hunderttausende Leute gegen Abschiebungsfantasien und Deportationsfantasien auf die Straße gegangen sind, gemeint haben, wir müssen alle gemeinsam gegen diesen Rechtsruck, diese Wiedersagbarmachung des Unsagbaren machen. Und was ist jetzt passiert irgendwie? Es waren zwei Landtagswahlen im Osten und plötzlich ist das Regierungsprogramm. Ich meine, lieber Manne, die Grünen sind die Letzten, die sich da momentan noch ein bisschen dagegen sträuben, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch hält. Ja, aber da ging es doch um die Freunde im Parlament, in der Krabbelgruppe oder um den Feinkostlasen am Straßeneck, der nicht remigriert werden sollte. Ich meine, Vergewaltiger und Mörder kann man doch, das war doch schon seit langem Usus. oder gangegebige Meinung, dass man die zu den Taliban. Das ist klar, das Rechtssystem der Taliban hat da definitiv die richtige Antwort, wenn die gleich wieder freilassen. Das ist schon einfach, das ist aufgeklärte Außenpolitik. Und was ich vor allem interessante, eine kleine Randnotiz bei dem Thema, ich glaube, es war Söder gehört dazu, und er hat sich vor allem darüber aufgeregt, natürlich über alles Mögliche und darüber, aber dass sie dann auch noch 1.000 Euro Handgeld bekämen. Wer jetzt? Bei der Abschiebung. Ehrlich? Wusste ich nicht. Ja, angeblich. Nach. Du bist halt noch nie abgeschoben worden. Genau, daher. Nach Söder. Das wäre ja dann doch zu viel oder eine Frechheit oder sowas, dass Vergewaltiger dann auch noch... noch ein bisschen Geld mitkriegen. Aber die Gesetze, die sie selber mit verabschiedet haben, lesen war schon noch nie die Stärke der CSU. Wollen wir mal wieder Musik machen? Auf jeden Fall, weil wir nämlich bei der AfD sind, also jedenfalls indirekt, ja, BSW-AfD. Vorher muss ich noch was erzählen. Ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, über 10 Jahre, der hat mich zu einer Wette gezwungen, wann Sarah Wagenknecht in die AfD eintritt. Und er hatte, ich glaube, vor 4 Jahren oder so gesagt, innerhalb von 3 Jahren ist sie in der AfD. Und ich habe tapfer, wie ich bin, dagegen gehalten und habe gesagt, das wird sie nicht sein. Ich habe gewonnen. Ich habe ihm aber damals schon gesagt, naja, aber die Formation, für die sie dann stehen wird, die wird sich von der AfD nicht groß unterscheiden. Hat mir jetzt, also Sarah, hat mir einen ganzen Kasten Bier ermöglicht. Aber weil wir eben bei der AfD sind, machen wir jetzt den Wunsch eines, heute eben leider hier in diesem Heimstudio der 17 Grad nicht anwesenden, eines Redaktionsmitglieds, nämlich Agne Kid Joe und What AfD Thinks We Do. Wir haben herausgefunden, dass gegen Demonstranten auch bezahlt werden, dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können, aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten, die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen. Der Bus ist voll und die Fahrgäste sind's auch. Arne Kid Joe, genau. Das mit diesem Handgeld, ne? Das müsst ihr, glaube ich, noch mal kurz sagen. Ich habe da nämlich noch gar nichts von gehört und also auch nichts von gelesen. Ich als Volljurist kann sagen, dass nach Paragraph, keine Ahnung, das tatsächlich Pflicht ist, dass sie dieses Geld bekommen. Und das ist schlicht und ergreifend eine juristische Notwendigkeit. Und wenn Söder meint, dass das ein Skandal ist, er meint es ja auch ein Skandal, dass die EU nach EU-Recht Flüchtlinge geschützt werden müssen und sind ja jetzt inzwischen alle dafür, auch EU-Recht einfach abzuschaffen. Ich weiß nicht, wie die CSU das machen will oder das ändern will, weil die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht die EU, sondern immer noch die CSU. Aber ja. Soweit, die deutschen Fantasien gehen da sehr weit. Unter anderem die Fantasie des sächsischen Ministerpräsidenten, dass es einen deutsch-russischen Nicht-Angriffspakt geben soll, fragt man sich natürlich nur, wie Polen dann noch aufgetaucht wird. Mit ohne Aufteilung Polens? Nee, natürlich. Er hat sich da nicht geäußert, aber ich denke, das ist impliziert. Im gleichen Interview hat Söder übrigens gesagt, auf die von dir, Paul, aufgeworfene Frage mit der Rückschiebung, hat gemeint, ja, wurde auch gefragt, wie wäre das dann praktisch dann? Wie würde das passieren, hat er gemeint. Dafür haben wir ja die bayerische Grenzpolizei eingeführt. Die würde die dann einfach zurückschieben nach Österreich. Und auf die weitere Frage, ob man mit den Österreichern mal gesprochen hätte, gesagt, nee, das wäre nicht nötig, die bayerische Grenzpolizei würde die dann einfach halt wieder nach Österreich schicken. Aber das ist jetzt die Thematik der Zurückweisung an einer Nicht-Außengrenze, sondern genau. Ja, gut, aber auch da haben wir es ja ein bisschen damit zu tun, dass eigentlich sich doch zumindest die größtenteils fast alle bürgerlichen Parteien einig sind, dass das so passieren soll. Die einen sagen nur, es passiert doch schon, jetzt stellt euch doch nicht so an. Also Scholz, glaube ich, Scholz in den letzten Tagen, ja, meinte doch, es wären doch schon 50% zurückgeschickt, ne? Also. Ja, aber so wie ich verstanden habe, wäre das auch mit dem Dublin-Vertrag und auch mit den rechtlichen Bedingungen so nicht möglich. Und zumindest ist es auf keinen Fall möglich, so wie der Interviewer auch gestanden hat. Darf ich mal ein Veto einlegen? Also ich möchte nicht über die Praktikabilität und Justizabilität von Zurückweisungen, Rückführungen und Ablehnungen von Flüchtlingen reden. Doch, Paul, das Thema ist mehr Faschismuswagen. Das ist das Motto des Jahrzehnts. Wir müssen uns da einfach ein bisschen reinrufen. Deine Posthille NZZ hat das Motto mehr Faschismuswagen zwar auf die Schlagzeile gebracht, aber ich würde, wenn ich die Zeitung lese oder wenn ich alles Reden und Zeitung so nehme und ich ersetze in all diesen Äußerungen und Artikeln das Wort Deutschland durch Klima und das Wort Flüchtlinge oder Flüchtlingsströme durch CO2, dann würde ich sagen, habe ich der Dringlichkeit der politischen Debatte noch irgendwas abzugewinnen. Aber so widert es mich einfach an und ich möchte da auch überhaupt nicht fachlich dran teilhaben, sondern lieber destruktive Songs singen. Paul, diese Aussage wundert mich jetzt überhaupt nicht. Wer mit seinem E-Auto seine vegane Kinder zu Restaurants fährt, von dem ist nichts anderes zu erwarten, wie hier Klimakatastrophen. Ich rette die Welt, einen E-Auto-Kilometer für einen E-Kilometer. Ich glaube, über E-Autos und sowas und über vegane Ernährung würde ich zum Beispiel heute ein Veto einlegen wollen. Da will ich nämlich nicht drüber reden. Ich bin da ein bisschen gebranntes Kind. Aber was ich schon noch mal ganz spannend finde, weil ihr das mit dem BSW aufgebracht habt und auch mit der politischen Nähe zur AfD, das wird den beiden Parteien oder insbesondere dem BSW ja aber auch von den bürgerlichen Presseorganen quasi vorgehalten. So ist zumindest meine Beobachtung an der Stelle. Also da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht auch da wieder dann in diese Hufeisentheorie kommt, nach dem Motto, naja, das ist alles das Gleiche. Ich glaube, man müsste sich da jetzt schon angucken, warum wählt eigentlich wer was, insbesondere in Ostdeutschland. Und ich finde, es gibt da bis auf ganz wenige Ausnahmen noch nicht so richtig gute, empirische oder empirisch belastbare Aussagen dazu, außer das übliche Gejammere, die Ostdeutschen oder die, wissen die sich... Wissen nicht, wie es geht. Naja, die wissen entweder nicht, wie es geht, wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, wie es geht, oder sie sind eben zu kurz gekommen oder sie fühlen sich als zu kurz gekommen und dann gibt es die einen, die sagen, ihr seid ja gar nicht zu kurz gekommen und die anderen, die sagen, das können wir total gut verstehen, ihr seid ja wirklich zu kurz gekommen. Und alle, was aber alle vereint, nach meiner Beobachtung ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass alle immer sagen, das sind aber keine Nazis. Also was ich interessant finde und auch noch keine abschließende oder weitere Ausgabe der Analyse habe, ist schon, zumindest im Stadium des jetzigen BSW, zu unterscheiden, was sind die Protagonisten in dieser Gruppierung Partei und was sozusagen, woher kommen die, welche Position haben die und was sind die Wählerinnen und Wähler? Ich glaube, da gibt es schon noch einen eklatanten Unterschied. Und ich würde jetzt zum Beispiel der von mir angesprochenen Katja Wolf alles Mögliche an Irrsinn unterstellen, ihrer Intention. Aber ihre ehrlichen Intentionen, Höcke und die AfD dort zu verhindern, nehme ich hier ab. Nein, da würde ich schon widersprechen. Ich glaube, dass das BSW und das Spektrum, das die widerspiegeln, dieser nationalbolschewistische Linke, die es ja im Westen auch gab, Klaus Ernst beispielsweise, für die war Antisemitismus und Rassismus war für die nie ein Problem. Die haben immer den deutschen Arbeiter schützen wollen und den Imperialismus bekämpfen wollen. Das waren die zwei einzigen Themen, die die jemals hatten. Ich kann mich erinnern, in einem früheren Leben hatte ich mal eine Sitzung, wo es wurde in der Veranstaltungsfinanzierung über warum Antisemitismus schrecklich ist und sowas diskutiert und es wurde dann auch finanziert und dann hatten die andere Fraktion, ich erzähle jetzt zu viel über das Leben von Paul, aber die haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt den Jürgen Elsässer müssen wir als Gegenleistung dann einladen und dann sagte ich natürlich nicht alleine, aber der Typ ist doch ein Nazi, damals war er noch nicht offiziell Nazi, aber er war schon Nazi für alle, die sehen konnten, aber das war für die wichtig und dann mussten die, ich musste natürlich gehen, austreten, was auch immer man da machen muss, aber dieser nationalbolschewistische und antisemitische und rassistische Kern, den er vertritt, der war denen nie ein Problem und das ist genau das Problem vom BSW jetzt, das ist immer noch der Wesenskern, eine linke Wirtschaftspolitik in Anführungszeichen, das heißt, dass dass der deutsche Arbeiter irgendwie nicht unter die Räder kommt. Der Rest ist... Und der deutsche Mittelstand und natürlich. Wo sie recht haben, ist, dass der deutsche Arbeiter das gut heißt. Heißt nicht, dass sie recht haben, aber die guten Wahlergebnisse kriegen sie natürlich nur daher, weil sie den Leuten nach dem Mund reden und die Leute das eben auch denken. Ich glaube, es ist eine klassische isolationistische Partei, wie es es immer wieder gegeben hat. Natürlich hat sie auch diesen Nationalbolschewismus. Aber ich glaube, eins, was sie gerade enorm erfolgreich machen, ist dieses Komplexitätsreduzierung und, wie du sagst, genau, andere Themen alle wegschneiden, komplexe Sachverhalte wie Antisemitismus, wo manifestiert sich der in der Gesellschaft, Rassismus etc., alles auszublenden, was es in der Welt bedeutet und was es mit Europa und internationaler Politik und möglichst nur für sich isolationistisch dazustehen, und einen Frieden zu haben. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Kernforderungen. Jetzt Sarah Wagenknecht sagt, sie geht in irgendwelche Landesregierungen. Ja, aber nie wieder deutscher Frieden kann er nur die einzige Antwort haben. Genau, wenn es einen deutschen Frieden gibt. Dann würde ich aber vorschlagen, dann werden wir jetzt ein Stück spielen, was du übrigens, Manne, dir erstens mal ausgesucht hast und mitgebracht hast. Und das ist, glaub ich, dann so unser Statement zu dieser politischen Richtung. Dummheit ist halber Nazis aufs Maul. Ich halt diesen Schwachsinn nicht aus. Verholen im Suff, der arische Traum. Ich muss kotzen, bitte hört auf. Ich kann diese geistige Armut nicht sehen. Alle vielen kranken Ideen, verhitlertes Denken, höhlen Menschen. Wir brauchen einen Neustart in diesem System. Wo wollen wir hin, was soll das werden? Und ich dachte, dass wir aus Geschichte lernen. Wir sehen, wie Fronten sich verhärten und merken, Hitler muss wohl immer wieder sterben. Hier geht's nicht lang, das kann nichts werden. Oh no. Und ich dachte, dass wir aus den Fehlern lernen. Es ist nie zu spät, um umzukehren. Hitler muss immer wieder sterben. Und der Mann mit dem Bart und dem Scheitel steht seinen Enkeln zur Seite. Angst vor dem Fremden, immer das Gleiche. Und die Leute wählen die Scheiße. Der Pöbel brüllt die Parolen. Ja, es stimmt, ihr werdet belogen. Aber nicht von der Presse, sondern von Demagogen. Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten. Ich möchte nicht, dass meine Kinder mich mal fragen, warum hat denn damals keiner was gemacht? Jeder Fünfte hat hier jetzt die Nazis gewählt. Und ich hoffe, in Deutschland wird wach. Und ich such mir ein paar Bretter und einen Spaten und einen Hammer und einen Meißel und einen sehr großen Stein. Und dann heb ich ein Grab auf den Zimmer und sag, und ich weiß, was ich auf den Grabstein schreibe. Wo wollen wir hin, was soll das werden? Oh no. Und ich dachte, dass wir aus Geschichte lernen. Wir sehen, wie Fronten sich verhärten und merken, Hitler muss wohl immer wieder sterben. Hier geht's nicht lang, das kann nichts werden. Oh no. Und ich dachte, dass wir aus den Fehlern lernen. Es ist nie zu spät, um umzukehren. Ich bin eigentlich friedlich, aber ich muss schon sagen, Dummheit kann ich gar nicht ertragen. Ich bin eigentlich friedlich, doch an manchen Tagen gibt es Leute, die würde ich gern schlagen. Die würde ich gern schlagen. Die würde ich gern schlagen. Nicht alle Nadeln an der Tanne, ihr seid Vollpfosten, nationale Spaten, ihr seid Panne. Und geht zur Wahl, aber liest nicht die Programme. Ich könnte so kotzen, ihr habt nicht alle Eier in der Pfanne. Was ist da bloß passiert? Irgendwas ist schiefgelaufen. Ja, kann sein, dass wir noch mehr als Brot und Spiele brauchen. Ich kann nachvollziehen, dass es einem mal schlecht geht, aber wird nie verstehen, dass man rechts wählt. Wo wollen wir hin, was soll das werden? Oh no. Und ich dachte, dass wir aus Geschichte lernen. Wir sehen, wie Fronten sich verhärten und merken, Hitler muss wohl immer wieder sterben. Hier geht's nicht lang, das kann nichts werden. Oh no. Und ich dachte, dass wir aus dem Fehler lernen. Es ist nie zu spät, um umzukehren. Mono und Nikita Mann. Hitler muss immer wieder sterben. Schöner Song. Ja. Ja, ja, bei der Frage, warum, was ist das überhaupt? Was sind das für politische Formationen? Und warum sind die Wahlergebnisse so, wie sie sind? Kommt man, finde ich, ja unweigerlich dazu, wer sich denn alles, wie soll ich das mal nennen, produktiv an der Karriere quasi der AfD und ähnlicher politischer Formationen beteiligt hat. Und ich bin immer wieder erstaunt, mit welchem Murks man in der bürgerlichen Presse konfrontiert ist. Und das sage ich jetzt deswegen, weil man in der linksradikalen Presse natürlich auch mit Murks konfrontiert ist. Also ich sehe da jetzt keinen großen Qualitätsunterschied, bis auf wenige, wie ich finde, anständige Presseerzeugnisse. Aber ich lese ja nun mal... Die NZZ dazu? Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Das ist doch eben als dein Leib- und Magenblatt bezeichnet worden, ja, von, ja, dem Kollegen Paul. Ja, ich weiß auch Paul, nicht, aber ich habe da von dem Chefredakteur einiges gelesen in der letzten Woche. Also ich finde, man kann das bei der NZZ nicht so ganz eindeutig sagen. Ich lese sie nicht. Das, was ich darüber höre, lässt mich nicht darüber nachdenken, ein Abonnement abzuschließen. Ich finde sie zu SVP nah und in Teilen, glaube ich, unsäglich. Aber ich lese bürgerliche Presseerzeugnisse, die auch in Teilen unsäglich sind, wie beispielsweise die Süddeutsche Zeitung oder auch die FAZ. Aber bei der Süddeutschen, nur jetzt mal als Beispiel, wie kommt es eigentlich, dass alle sich fragen, wer wählt die AfD und was ist das überhaupt, aber keiner eine vernünftige Antwort darauf hat? Das kommt meines Erachtens auch durch ganz profane, alltägliche Aussagen. Ein Beispiel nur aus Mitte August. Die Süddeutsche kennen, die SZ kennen, die kennen vielleicht auch diese Rubrik Leute. Das ist so eine Rubrik, das ist eine Boulevard-Rubrik. Also keine seriöse Tageszeitung kommt heute mehr ohne Boulevard aus. Also muss ich ja immer über 3, 4, 5 Promis irgendwas erzählen. Und da wird dann der ganze Schmarrn wiedergekäut, den es auch in Brisant im Fernsehen oder Hallo Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung verfolgt. Ich tue das. Ich finde das manchmal ganz spannend. Ich verfolge also auch diese Leute-Rubrik in der SZ. Und was lese ich da? Mitte August. Andreas Gabalier, 39, österreichischer Sänger, mehr ist da nicht zu ihm zu sagen, hat kurz vor seinen Konzerten am Wochenende in Kitzbühel Stimmprobleme. Das steht in der Süddeutschen Zeitung über Andreas Gabalier, also über einen heimattreuen reaktionären Drecksack, wo man zumindest ja mal eine Andeutung machen könnte. Ich will nicht fordern, dass sie umstritten schreiben, dieses Wort ist Müll, aber dass sie wenigstens in einem Halb- oder Nebensatz darauf aufmerksam machen, was das eigentlich für ein heimattreuer Vogel ist. Nein, stattdessen, Zitat, seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt. Hustenattacken seien die Folge, schrieb der 39-Jährige auf Instagram. Und dann hat er noch dem Klinikum in Klagenfurt gedankt. Und das finde ich interessant. Ja, das ist die komplette Trivialisierung dieser Gedankenrichtungen. Es gibt sicherlich mehrere an der Stelle, aber das ist eine, also entweder ist es Dummheit, Ignoranz oder es ist, ja, bewusste Kollaboration. Das weiß man bei der Süddeutschen immer nicht so genau. Es kommt ja immer darauf an, wer das macht. Ich war ja am Wochenende in Österreich und stehen da ja jetzt Nationalratswahlen, soweit ich weiß, an. Und da war groß plakatiert überall quer durch auf, ab und Land Kickl für die FPÖ als Kanzlerkandidat. Und das Programm oder die Phrase oder der Claim, der war er auf dem Plakat. Und der Slogan war: Dein Herz sagt ja, wenn ich mich genau ins Richtige erinnere. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht um Inhalt, sondern eigentlich glaubt diese rechtspopulistischen, neofaschistischen Rechten glauben, dass sie die Mehrheit schon lange in den Herzen haben und wahrscheinlich auch haben, wie die Wahlergebnisse dann zeigen, oder große Anteile haben, und man deswegen gar keine Forderungen mehr aufstellen muss. Das fand ich sehr erstaunlich. Die Antwort von der SPÖ dagegen, Andi Barber, glaube ich, wenn ich richtig weiß, war irgendwie, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, mit Herz und Verstand. Auch sehr inhaltsreich, aber er hat eben noch den Verstandscharakter. Eigentlich per Herz würdest du vielleicht schon den österreichischen Faschismus wählen, Aber der Verstand sagt noch, das ist schlecht für die Außenwirtschaft. Genau, lass es noch mal sein dieses Mal. Ich sage ja schon immer, dass die Österreicher unser Unglück sind. Ich meine, Deutschland ist ganz klar das erste Opfer Österreichs im Dritten Reich. Jetzt Gabalier natürlich hinterlässt irgendwie verbrannte Erde auf dem flachen Land in Deutschland. Und erst vor ein paar Tagen war ein antisemitischer Terroranschlag, ein versuchter in München, auch wieder ein Österreicher. Ich sehe da ein Pattern. Ich wäre für die wir haben gesagt, wir reden nicht über Zurückweisung, aber die Zurückweisung der Österreicher könnte man, österreichische Nazis zurückweisen. Aber auch das wurde ja schon versucht. Ja, ich hätte da auch andere territoriale Ideen, aber ich glaube, das wird dann zu zotig, wenn wir das weitermachen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, wer wählt wen, warum und wer ist eigentlich alles noch durchgeknallt, hätten wir meines Erachtens noch einen wunderschönen Track mitgebracht, und zwar den definitiv noch niemand kennt, weil er nirgends zu kaufen ist, auch nicht bei iTunes, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, von einer jungen, aufstrebenden Münchner Band, Warum Bonn, Choice of a New Generation. Alles schaut auf die Jugend der Welt, die die Zukunft in den Händen hält. Doch reib deine Augen und schau noch mal, denn diese Gestalten sind eine Qual. Fesche Mädels mit Fliegengewichtern. Heute stehen die noch auf den Gassen rum, doch morgen bringen die uns alle um. Denn die Jugend vergeht wie der Schnee im See. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. Verdienen die viel Geld und irgendwann sind die an der Macht. Ja, und dann, liebe Freunde, gute Nacht. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. Ja, Choice of a New Generation von Warum Bonn. Warum nicht, ist meine Frage. Ja, ich will jetzt an der Stelle über die, wie die Band zu ihrem Namen gekommen ist, darf ich nicht sagen, weil ich so ein Non-Closure Agreement unterschrieben habe. Ist aber übrigens, die Expertinnen und Experten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden es erkannt haben, eine Coverversion von einem Gutz-Stück. Ja, wo waren wir? Wir waren bei AfD, wir waren beim parlamentarischen Arm der Faschisten, wir waren beim BSW, wir waren bei solchen Flachnasen wie Adidas und solchen Geschichten. Wir waren vor allen Dingen bei der Süddeutschen, das hat mich ja so ein bisschen umgetrieben und mich so auf, ja, was heißt aufgeregt? Ich reg mich da auch nicht drüber auf, ich finde es nur ehrlich gesagt schäbig, muss ich sagen. Ich finde es schäbig. Also eigentlich sollte man über diesen Penner überhaupt nichts bringen. Und wenn, dann sollte man zumindest schreiben, was es für einer ist, zumindest mal so andeutungsweise. Was ich in der Süddeutschen übrigens auch noch völlig, völlig irre fand. Es gab ja vor den Wahlen, ich glaube irgendwie 22. August, gab es ja in Jena oder sollte es in Jena eine Veranstaltung mit dem Man darf, Faschist darf man zu ihm sagen, glaube ich. Ne? Das ist Nazi. Nazi. Mal, ja, inhaltlich muss man das sagen, aber man darf es eben auch. Da hätte es ja eine Höcke-Veranstaltung geben sollen und diese Höcke-Veranstaltung ist ja durch eine ganze Reihe an Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten unterbunden worden. So 2000 Leute, gab Polizeieinsatz. Die Polizei hat versucht, ihm sozusagen den Weg frei zu knüppeln. Und dennoch, auch mit Unterstützung der Polizei, war das ostdeutsche Polizei wahrscheinlich, hat es halt nicht geklappt. Er konnte diese Veranstaltung eben nicht besuchen und nicht zu seinen Anhängerinnen und Anhängern sprechen. Das alles ist ja noch gar nicht interessant, finde ich, oder besonders bemerkenswert. Außer natürlich, dass das gut ist, dass es Leute gibt, die sich dem entgegenstellen. Interessant wiederum ist dann, weil wir bei der Süddeutschen sind, was die in einem Kommentar dazu schreiben. Sie sagen, Schadenfreude, weil der AfD-Spitzenkandidat aus Sicherheitsgründen einen Wahlkampftermin absagen musste, Fragezeichen. Solche Gedanken verbieten sich in einer Demokratie. Und dann muss ich wirklich sagen, auch das ist nochmal eine Erklärung, warum es eigentlich zwar diese massiven Demonstrationen gegeben hat, aber ansonsten doch der parlamentarische Arm der Faschisten und im Übrigen in ihrem Fahrwasser auch die Faschisten, die nicht parlamentarisch engagiert sind, im Grunde genommen mittlerweile tun und lassen können, was sie wollen. Ihnen gehört die Straße, sie sind dort, wo sie sein wollen, sie bestimmen gesellschaftliche Diskurse, sie treiben, so heißt es zumindest auch in der Süddeutschen, die bürgerlichen Parteien vor sich her. Und dann sagt eben eine Journalistin der SZ in ihrem Kommentar, aber man soll um Gottes Willen nicht diese Veranstaltung unterbinden. Und das ist natürlich eine ähnliche Geschichte wie, ich lasse ein antisemitisches Propagandacamp vor einer Uni zu, weil um Gottes Willen, wir haben Demokratie, da muss doch jeder mal sagen können, was er denkt. Und das ist auch genau das Gleiche, Matze, wenn ich dich kurz unterbreche. Du darfst es. Wie, was ich selbst am mir entgegengehalten worden ist, dass Veranstaltungen zum Beispiel zum Antisemitismus oder zum Rassismus mit die Bezug zur AfD aufweisen, nicht in gemeindlichen Räumen oder Büchereien stattfinden dürften und auch dafür keine Einladungsflyer ausgelegt werden können mit dem Verweis. Dann müsste man ja Faschisten einladen. Genau, das Neutralitätsgebot der staatlichen Einrichtungen. Deswegen dürfe so etwas nicht passieren. Ich glaube, wir müssen uns in einer der nächsten Sendungen oder in der nächsten Zeit mal mit überhaupt dieser Vorstellung von Demokratie unterhalten. Die diesem Denken zugrunde liegt, weil ich habe da mittlerweile doch sehr starke Probleme damit, wie unter diesem Topic Demokratie alle möglichen defizistischen Positionen eingenommen werden gegen den Faschismus und man sozusagen ihm nichts entgegensetzen kann, weil das würde ja die Demokratie unterlaufen. Also ich finde, dass es die Sache ein bisschen auf die Spitze treibt. Wir bewegen uns ja von das, was Matze reingebracht hat, ist ja das von mir sehr geliebte Toleranzparadoxon von Popper, dass man eben der Intoleranz keine Toleranz entgegenbringen darf. Das ist aber schon, ist es ihnen völlig egal. Wir gehen ja schon zwei Schritte zurück, indem wir sagen, wenn wir jetzt dem Faschismus entgegentreten wollen, dann dürfen wir nicht, deswegen müssen wir gleichzeitig solche Sachen verhindern, wie Veranstaltungen gegen Antisemitismus. Das gibt sich mit Klaus Ernst dann die Hand, die sagen, wenn man eine Veranstaltung gegen Antisemitismus macht, dann muss man auch zum Ausgleich einen Nazi einladen. Das ist nicht nur Toleranzparadoxon, sondern auch gleich die andere Seite der Gleichung voll aufgeladen. Paul, ich würde sogar noch aufspringen. Wenn ich paranoid wäre, was ich hoffentlich noch nicht bin, würde ich ja sagen, vielleicht, das ist so wie mit der KI, Man muss die jetzt pfleglich behandeln, wenn sie zukünftig die Herrschaft übernimmt. Ja. So vielleicht auch jetzt schon nett zu dem Faschistenherrscher von morgen sein. Höcke nicht zu hart anfassen, weil man weiß ja nicht, wie weit er noch kommen wird. Das ist wahr. Das ist ein, fast ein geniales Schlusswort, will ich mal sagen, Mann. Ne? Denn ich glaube, einen Song müssten wir jetzt noch spielen, für einen haben wir noch Zeit. Auch du hast wieder tatsächlich mitgebracht, die Antilopengang, die darf wahrscheinlich heute nicht fehlen, der Baggersee. Ein halbes Jahrhundert, bevor wir auf die Welt kamen, da lebten in Deutschland die Eltern unserer Eltern. Menschen zu verfolgen und zu töten hat sie geil gemacht. Später haben sie dann gesagt, dass Hitler es alleine war. Oma und Opa zogen sich aus und sprengten die Zivilisationsfesseln auf. Ein rauschendes Fest, bis die Alliierten kamen und die gegen ihren Willen die Demokratie aufzwang. Wäre es nicht praktisch haben, da wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Baggersee entsteht. Alle könnten schwimmen da, Enten füttern, Tribut fahren, wär das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Komm, wir bomben einen Krater und dann fluten wir das Loch. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. Historische Fehler, dass Deutschland existiert, wird durch den Baggersee hier und heute korrigiert. Weg mit dem Scheißland, wir wollen ein Strand, Limo, Bikini, Sombrero und Eisland. Okay, für ein paar Jahre bisschen atomare Strahlung, aber Leute, es gibt immer einen kollateralen Schaden. Manche finden das mit der Atombombe voreilig. Denk mal nach, also ich sehe nur Vorteile. Wäre es nicht praktisch haben, da wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Baggersee entsteht. Alle könnten schwimmen da, Enten füttern, Tribut fahren, wär das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Komm, wir bomben einen Krater und dann fluten wir das Loch. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. Atombombe auf Deutschland. Atombombe auf Deutschland. Atombombe auf Deutschland. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. Tschüss. Tschüss. Tschüss. den Kopf von Lumumba, hast du den jetzt als Schuh? Den habe ich, genau, den habe ich in 18 Teile geteilt und habe ihn hier als Armband mir umgehängt. Nee, das hat mir mein Sohn geschenkt.